Einst lebte ein Mensch im Lande Us, der hieß Hiob. Er war unsträflich und rechtschaffen, gottesfürchtig und hielt sich fern vom Bösen. Ihm waren 7 Söhne und 3 Töchter geboren worden, und sein Besitz wuchs an auf 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Joch Ochsen, 500 Eselinnen und eine stattliche Zahl an Gesinde. So wurde er einer der angesehensten Männer des Morgenlandes. Seine Söhne hatten nun die Gewohnheit, ein festliches Gelage so zu veranstalten, dass es im Hause eines jeden einen Tag lang gefeiert wurde. Sie ließen dazu auch ihre Schwestern einladen, um mit ihnen zu essen und zu trinken. Waren dann die Tage des Gelages vorüber, sandte Hiob jedes Mal zu ihnen hin und segnete sie. Er stand dann frühmorgens auf und brachte für jeden von ihnen ein Brandopfer. Denn Hiob sagte sich: Vielleicht haben meine Söhne irgendwie gesündigt und in ihrem Herzen Gott gelästert. So tat Hiob alle Zeit. Eines Tages aber begab es sich, dass sich die Geister und Engel vor Gott versammelten. Unter ihnen erschien auch der Satan. Wo kommst du her? Vom Herumstreifen auf der Erde und vom Herumwandeln in ihren Gefilden. Hast du nicht auch deinen Blick auf meinen Knecht Hiob gerichtet? Denn seinesgleichen lebt niemand auf Erden. Unsträflich und rechtschaffen, gottesfürchtig und dem Bösen fern. Ist Hiob etwa für nichts und wieder nichts gottesfürchtig? Hast nicht du selbst ihn und sein Haus und alles, was ihm gehört, ringsum hegt? Hast du nicht seiner Hände Arbeit gesegnet? Breiten sich seine Herden nicht über das Land aus? Aber recke doch einmal deine Hand aus und taste sein Eigentum an, ob er dir dann nicht seine Lästerungen ins Angesicht schleudert? Siehe, alles, was sein ist, sei in deine Hand gegeben. Nur ihn selbst darfst du nicht anrühren. Eines Tages nun feierten die Söhne und Töchter Hiobs ein Gelage im Hause ihres ältesten Bruders. Da kamen eilig Boten zu Hiob. Die Rinder waren vor den Pflügen und die Eselinnen weideten in der Nähe. Da kamen Sabäer herangestürmt und raubten sie. Die Knechte erschlugen sie mit dem Schwert. Nur ich blieb ganz allein übrig. Drum kann ich's dir melden. Gottes Feuer fiel vom Himmel und schlug in die Schafherden und unter den Knechten ein und fraß sie. Nur ich blieb ganz allein übrig. Drum kann ich's dir melden. Die Chaldäer stellten sich in 3 Heerhaufen auf und fielen plündernd über die Kamele her und raubten sie. Die Knechte aber erschlugen sie mit dem Schwert. Nur ich blieb ganz allein übrig. Drum kann ich's dir melden. Deine Söhne und Töchter aßen und tranken im Hause ihres erstgeborenen Bruders. Da kam ein Wüstenstrom und erschütterte das Haus in allen Ecken. Es stürzte ein und begrub die jungen Menschen unter sich. Nur ich bin allein entronnen. Drum kann ich's dir melden. Da richtete sich Hiob auf und zerriss sein Gewand und schor sich sein Haupt und fiel zur Erde nieder und betete. Nackt bin ich aus dem Leibe meiner Mutter gekommen. Nackt werde ich dahin fahren. Gott gab, Gott nahm. Der Name Gottes sei gepriesen. Und wieder begab es sich eines Tages, dass sich die Geister und Engel vor Gott versammelten. Unter ihnen erschien auch der Satan. Wo kommst du her? vom Herumstreifen auf der Erde und vom Umherwandeln in ihren Gefilden. Hast du nun an meinem Knecht Hiob gesehen, dass es auf Erden nichts seinesgleichen gibt, unsträflich und rechtschaffen, gottesfürchtig und dem Bösen fern? Siehe, er hält fest an seiner Frömmigkeit. Du aber hast mich bewogen, ihn ohne Ursache heimzusuchen. Einen Balg für den anderen. All seinen Besitz gibt ein Mensch hin für sein Leben. Aber recke doch einmal deine Hand aus und taste sein Bein und Fleisch an. Ob er dir dann nicht seine Lästerungen ins Angesicht schleudert? Siehe, er sei in deiner Gewalt. Doch schone sein Leben. Da schlug der Satan Hiob mit fressenden Geschwüren vom Fuß bis zum Scheitel. Und Hiob nahm einen Scherben, um sich zu kratzen, und saß dabei mitten in der Asche. Und sein Weib redete zu ihm. Hältst du immer noch fest an deiner Frömmigkeit? Verfluche Gott und stirb. Du redest wie die erste beste Schwätzerin. Sollten wir das Gute von Gott annehmen und die Schmerzen nicht? Als die drei Freunde Hiobs von all dem Unglück erfahren hatten, von dem er heimgesucht worden war, kamen sie, ein jeder aus seinem Heimatort, herbei. Eliphas von Teman, Bildad von Schuach und Sofar von Nama. Denn sie hatten sich verabredet, ihm ihr Beileid auszusprechen und ihn zu trösten. Als sie nun ihre Augen von Ferne aufhoben, konnten sie ihn kaum wiedererkennen. Da fingen sie laut an zu weinen und zerrissen ihre Gewänder und streuten Staub auf ihre Häupter. Dann setzten sie sich zu ihm auf die Erde 7 Tage und 7 Nächte, und keiner sprach ein Wort. Denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Endlich tat Hiob seinen Mund auf, verfluchte den Tag seiner Geburt und hob an und sprach mit seinen Freunden. Der Tag müsse verloren sein, an dem ich geboren wurde, und die Nacht, in der meine Mutter mich empfing. Er müsse zu Finsternis werden. Und Gott in der Höhe möge ihn vergessen. Kein Glanz möge ihn erhellen. Nacht und Dunkel mögen ihn überwältigen und dicke Wolken über ihm hängen. Und Sonnenfinsternis fülle ihn mit Grauen. Die Nacht aber werde ein Raub des Dunkels. Sie möge sich nicht im Kreise des Jahres erfreuen und nicht in die Zahl der Monate eingehen. Unfruchtbar sei sie, und berge keinen lauter Lust. Erblinden sollen die Sterne ihrer Dämmerung. Sie harre auf Licht, aber es sei keines. Sie soll sich nicht sättigen an den Wimpern der Morgenröte, weil sie nicht die Tür meines Mutterleibes verschloss und das Blond vor meinen Augen verbarg. Warum bin ich nicht vom Mutterleib weggestorben? Warum starb ich nicht, als ich aus dem Mutterschoß trat? So läge ich nun und wäre still, schliefe und hätte Ruhe mit Königen und Ratgebern der Erde, die Trümmerhaufen für sich bauten, mit Fürsten reich an Gold, deren Häuser mit Silber gefüllt waren. Dort hören die Bösen auf zu toben. Dort haben die Ruhe, deren Kraft erschöpft ist. Dort genießen die Gefangenen gemeinsam den Frieden und hören nicht die Stimme der Fronvögte. Klein und groß ist dort dasselbe, und der Knecht ist frei von seinem Herrn. Warum ward den Mühseligen Licht gegeben und Leben den betrübten Herzen? Sie warten dort sehnsuchtsvoll auf den Tod, aber er kommt nicht. Sie graben doch mehr nach ihm als nach Schätzen. Sie würden sich freuen und jubeln, wenn sie endlich zum Grab gelangten. So ward Seufzen mein täglich Brot, und gleich dem Wasser strömen meine Klagen. Wovor es mir graute, das hat mich getroffen. Wovor ich schauderte, das ward mir zuteil. War ich nicht glücklich? War ich nicht still? Hatte ich nicht Ruhe? Und nun kommt solcher Jammer. Ein Wort zu sagen ist Mühsal. Aber wer vermag, die Worte zurückzuhalten? Hast du nicht viele selbst ermahnt und matte Hände neu gestärkt? Hielten deine Worte nicht den Strauchelnden aufrecht? Und gabst du nicht wankenden Knien neue Kraft? Nun, da es dich trifft, wirst du verbittert, und da es dich anfasst, bist du erschrocken. Gründet sich dein Vertrauen denn nicht auf deine Gottesfurcht und deine Hoffnung nicht auf die Unsträflichkeit deiner Wege? Besinne dich doch einmal. Wo kam je ein Unschuldiger um? Und wo wurden Rechtschaffene je vernichtet? So viel ich gesehen habe, war es so. Wer Unheil pflügte und Elend säte, der erntete es auch. Durch den Atem Gottes ging er zugrunde, und vom Hauch seines Zornes wurde er vertilgt. Zu mir drang ein geheimnisvolles Wort. Mein Ohr vernahm Flüsterlaute in den Visionen der Träume, wenn tiefer Schlaf über den Menschen lastet. Furcht und Zittern überkam mich, ich erschauerte bis ins Mark. Ein Hauch zieht an mir vorüber, es sträuben sich alle Haare an meinem Leibe. Da steht, ich kann es nicht erkennen, ein Gebilde vor meinen Augen. Ich vernehme eine flüsternde Stimme. Kann ein Mensch gerecht sein vor Gott? Kann ein Mensch rein sein vor dem, der ihn geschaffen hat? Siehe, selig ist der Mann, den Gott züchtigt. Darum verschmähe nicht des Allmächtigen Zucht. Denn er verwundet, aber er verbindet auch. Er zerschlägt, aber seine Hände heilen auch. In 6 Nöten errettet er dich, und in 7 rührt dich kein Übel an. Er rettet dich vom Tode des Hungers und im Kriege vor den Hieben des Schwertes. Befreunde dich darum und habe Frieden mit ihm. Dadurch wird dir viel Gutes zukommen. Nimm doch aus seinem Munde Belehrung an und birg seine Worte in deinem Herzen. Dann wirst du an Gott deine Wonne haben und frei dein Antlitz zu ihm erheben. Dann wirst du ihn bitten und er wird dich erhören. Und die Erfüllung deiner Gelübde wird dir möglich sein. Was du planst, wird dir gelingen, und auf deinem Wege wird Licht strahlen. Denn den Hochmut beugt er, aber der Demut hilft er. Siehe, das ist es, was wir erforscht haben. Ja, du aber beherzige es. Oh, dass mein Gram gewogen und mein ganzes Leid auf die Waage gelegt würde, dann wäre es schwerer als der Sand am Meer. Darum waren meine Worte verwirrt, denn des Allmächtigen Pfeile stecken in mir. Ihr brennendes Gift hat meinen Geist aufgetrunken. Die Grausamkeit Gottes verstört mich. Oh, dass mein Wunsch sich erfüllte und Gott mir gewährte, wonach ich verlange, dass es ihm doch gefiele, mich zu zerschlagen, und dass er seine Hand doch entfesselte, meinen Lebensfaden abzuschneiden. So wäre das wenigstens mein Trost. Monate der Qual empfing ich und Nächte voll Schmerzen wurden mir zuteil. Wenn ich mich niederlegte, dachte ich, wann werde ich wieder aufstehen müssen? Und in schleppenden Abenden sättigte mich nur Unruhe bis zur Morgendämmerung. Mein Leib ist um und um voller Würmer und Kot. Meine Haut vernarbt und löst sich auf. Meine Tage sind schneller geflogen als ein Weberschiffchen und schwinden ohne Hoffnung dahin. O Gott, bedenke doch, mein Leben ist nur ein Hauch. Nie wieder wird mein Auge Glück sehen. Wie die Wolke schwindet und vergeht, so kommt auch der nicht wieder herauf, der zur Unterwelt hinabstieg. Nie wieder kehrt er in sein Haus zurück, niemals sieht ihn die Heimat wieder. Darum will auch ich meine Munde nicht wehren. Ich will aus der ganzen Angst meines Herzens reden und aus der ganzen Drangsal meiner Seele. Bin ich ein Meer oder ein Drache, dass du mich so bindest? Und wenn ich dachte, mein Bett soll mich trösten, mein Lager soll meinen Jammer tragen helfen, dann erschrecktest du mich durch Träume und schafftest mir Grauen durch Gesichte, dass meine Seele wünschte, lieber erwürgt zu werden, lieber den Tod als meine Schmerzen. Ich will nicht mehr leben. Lass ab von mir, denn meine Tage sind nur noch ein Hauch. Habe ich gesündigt, was kann ich dir damit schaden, du Hüter der Menschen? Und warum vergibst du meine Sünden nicht und verzeihst nicht meine Schuld? Wie lange willst du noch weiterreden und wie lange sollen deines Mundes Worte noch wie ein Wirbelwind toben? Beugt Gott das Recht? Beugt der Allmächtige eine gerechte Sache? Nur weil deine Kinder gegen ihn gesündigt haben, hat er sie um ihres Frevels willen verstoßen. Wende dich nun ernstlich zu Gott und flehe zum Allmächtigen um Gnade, wenn du lauter und rein sein willst. Dann wird er dich wieder in deinen alten Stand zurückversetzen. Dann wird dein früheres Los armselig erscheinen und das, was dir dann gewährt wird, herrlich und groß. Dann befrage nur das frühere Geschlecht und beachte das, was die Alten erforschten. Denn wir sind von gestern her und wissen nichts. Unser Leben ist nur ein Schatten auf Erden. Wahrlich, sie werden dich belehren und es dir sagen und aus dem Schatz ihrer Erkenntnis bezeugen. Wächst, wo kein Sumpf ist, Papyrus? Kann Riedgras ohne Wasser gedeihen? Noch treibt es frisch und ist nicht reif zum Schnitt, aber schneller als Gras kann es verdorren. So ist das Ende aller, die Gottes vergessen. Herrschermacht und Schrecken sind bei Gott, der Frieden schafft in seinen Höhen. Wer will seine Kriegsscharen zählen und über wen verfügt nicht sein Befehl? Wie könnte da ein Mensch Recht haben gegen ihn? Und wie kann einer, der vom Weibe geboren ist, rein erscheinen? Siehe, selbst der Mond leuchtet nicht und die Sterne sind nicht rein in seinen Augen. Wie viel weniger der Mensch, die Made, das Menschenkind, der Wurm. Ja, ja, ich weiß, dass es so ist. Wie könnte der Mensch je Recht behalten gegen Gott? Gegen ihn, der unversehens Berge versetzt und sie in seinem Zorn umstürzt, der die Erde erschüttert, dass ihre Pfeiler wanken, der der Sonne verbieten kann zu strahlen, der die Sterne unter Siegel legen kann, der allein den Himmel ausbreitet, der über das weite Meer schreitet, der das Sternbild des Bären schuf und den Orion, die Plejaden und das Sternenmeer des südlichen Himmels, der Zusammenhänge schafft, die unerforschlich sind und Wunder ohne Zahl. Wer darf zu ihm sprechen, Was tust du da? Auch wenn ich recht habe, darf ich nicht antworten. Ist er mein Widersacher, muss ich ihn um Gnade anflehen. Und wenn ich riefe und er erschiene mir, so könnte ich's doch nicht fassen, dass er meiner Stimme Gehör schenkte. Er, der im Sturm mich zermalmen und meine Wunden ohne Ursache mehren kann. Ohne Schuld bin ich. Gleichgültig ist mir mein Leben. Ich verachte mein Dasein. Es ist einerlei, darum spreche ich's aus. Er ermordet den Frommen wie den Frevler. Wenn seine Geißel blindlings tötet, dann lacht er über die Verzweiflung Unschuldiger. Die Erde ist in die Hand eines Ruchlosen gegeben. Ich soll nun einmal schuldig sein. Wozu soll ich mich noch vergeblich mühen? Denn er ist nicht ein Mensch wie ich, dass ich ihm Antwort geben, dass wir miteinander rechten könnten. Keinen Schiedsrichter gibt es zwischen uns, der auf uns beide seine Hand legte. Warum bleiben dann die Gottlosen am Leben, werden alt und reich? Warum geht es ihren Familien gut und leben sie ohne Furcht und Gottes Wut kommt doch nicht über sie? Warum verbringen sie im Glück ihre Tage und steigen in Frieden hinab ins Totenreich, obwohl sie einst zu Gott sprachen: Bleib uns fern, wir haben keine Lust, deine Wege kennenzulernen. Der eine stirbt in vollem Glück, vollkommen ruhig und ohne Qual, der andere stirbt in Bitterkeit, ohne je vom Glück genossen zu haben. Wie könnt ihr mich da so eitel trösten? Soll diesem Wortschwall kein Einhalt geboten werden? Muss denn ein Schwätzer immer recht haben? Willst du mit deinem Gerede Männer zum Schweigen bringen? Du sollst lästern dürfen und keiner sollte dich beschämen? Sagtest du nicht, ich bin rein? Und beurteilst du dich nicht selbst als makellos? Aber wenn nur Gott reden und seine Lippen gegen dich auftun wollte und dir verborgene Tiefen der Weisheit mit ihren unendlichen Hintergründen zeigen wollte, dann könntest du erkennen, welches Maß deiner Schuld Gott in seiner Güte übersieht. Meinst du, du könntest den tiefsten Abgrund in Gott erreichen oder in die letzten Grenzen des Allmächtigen eingehen? Sie sind höher als der Himmel. Was willst du da tun? Sie sind tiefer als die Unterwelt. Was kannst du da erkennen? Sie sind weiter als die Erde und breiter als das Meer. Wenn er über uns kommt und gefangen legt und Gericht hält, wer kann ihm das wehren? Denn er kennt ja doch den Unwürdigen und sieht allen Frevel, ohne ihn besonders beobachten zu müssen. Wenn aber du dein Herz vor ihm ausbreitetest und du deine Hände vor ihm öffnetest, klebt Frevel an ihnen. Entferne ihn und lass in deiner Hütte kein Unrecht wohnen. Dann wirst du dein Antlitz frei zum Himmel erheben, wirst wie aus Erz gegossen sein und ohne Furcht. Ja, dann wirst du alle Plage vergessen, wirst nicht mehr daran denken wie an Tage, die vergangen sind. Heller als der Mittag geht dein Leben wieder auf. Und alle Dunkelheit würde ein lichter Morgen. Dann dürftest du dich trösten, dass eine Hoffnung sei, würdest dich umsehen und sorglos schlafen legen und würdest ohne Schrecken ruhen. Viele würden sich um deine Gunst bemühen, aber die Augen der Sünder müssten verschmachten. Sie werden nirgends Zuflucht finden. Und was sie zu erhoffen haben, ist Seufzen. Wahrlich, ihr seid die Menschheit und mit euch wird die Weisheit sterben. Ich habe genauso ein Herz wie ihr und bin um nichts weniger. Wer will das bestreiten? Zum Spott seiner Freunde ist geworden, der einst Erhörung fand, wenn er zu Gott rief. Das Unglück verspottet man nach der Meinung des Sicheren. Einen Stoß denen, deren Fuß bereits wankt. Frieden aber bleibt in den Hütten der Gewalttätigen und Sorglosigkeit denen, die Gottes Zorn entflammen. Wie lange wollt ihr meine Seele kränken und mich mit euren Worten zertreten? Schon 10-mal habt ihr mich beschimpft und schämt euch nicht, mich zu quälen. Und hätte ich mich wirklich vergangen, so wäre doch mein Vergehen meine eigene Sache. Könnt ihr euch denn wirklich über mich erheben? Wollt ihr denn Richter über meine Schmach sein? So erkennt doch, dass Gott mich niedergebeugt und Netze gegen mich aufgestellt hat. Ja, ich schreie Gewalt, aber ich finde keine Erhörung. Ich schreie um Hilfe, aber es gibt kein Recht. Meinen Weg hat er vermauert und ich kann nicht hinüber. Über meine Pfade hat er Finsternis gelegt. Meine Ehre hat er mir ausgezogen und den Schmuck meiner Würde hat er mir vom Haupte genommen. Er riss mich Stück für Stück nieder. Und ich zerging. Es verschmähen mich alle Leute, mit denen ich mich beriet. Und die ich lieb hatte, haben sich gegen mich gewandt. Erbarmt euch mein. Erbarmt euch mein, ihr meine Freunde. Die Hand Gottes hat mich angerührt. Warum hetzt ihr mich wie einen Hirsch, wo ihr euch doch von meinem Fleische nicht sättigen könnt? So wahr Gott lebt, der mir mein Recht entzogen und der Allmächtige, der meine Seele gequält hat. An meiner Gerechtigkeit halte ich fest. Mein Gewissen schämt sich keines meiner Tage. Da antwortete Gott Hiob aus dem Sturm. Wer ist es, der dort ewige Weisheit verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Auf, gürte deine Lenden wie ein Krieger. Ich will dich fragen, du sollst mich belehren. Wo warst du, als ich den Grund der Erde legte? Sprich, wenn du so klug bist. Wer hat ihre Maße bestimmt? Du weißt es ja. Wer hat über sie die Richtschnur gezogen? Worauf ruhen ihre Pfeiler? Wer hat ihren Grundstein gelegt unter dem Jubel aller Morgensterne, als alle Engel jauchzten? Wer umgab das Meer mit Toren, als es aus dem Mutterschoß hervorbrach, als ich Wolken zu seinem Kleide machte und dichte Finsternis zu seinen Windeln und sprach, bis hierher sollst du kommen und nicht weiter. Hier soll sich der Übermut deiner Wogen legen. Hast du in deinen Tagen dem Morgen je geboten, dem Morgenrot seine Stätte angewiesen? Bist du schon zu den Quellen des Meeres gekommen? Bist du schon auf dem Grunde des Urmeers umhergegangen? Bist du gewesen, wo der Schnee herkommt? Hast du den Ursprung des Hagels gesehen? Wo ist denn der Weg dahin, wo sich das Licht scheidet und von wo sich der Ostwind über die Erde breitet? Hat der Regen einen Vater? Wer hat die Tautropfen gezeugt? Aus wessen Schoße ging das Eis hervor? Wer hat den Reif geboren? Erjagst du für die Löwen die Beute? Sättigst du die jungen Löwen? Wer gibt dem Raben die Nahrung, wenn seine Jungen zu Gott schreien? Weißt du, wann die Gemsen in den Bergen gebären? Wachst du über der Hirschkühe kreisen? Kannst du dem Ross Kräfte geben oder seinen Hals mit einer Mähne schmücken? Geschieht es auf dein Geheiß, dass der Adler so hoch fliegt und in den Bergen sein Nest baut? Vermagst du, die Bande der Plejaden zu knüpfen oder die Fesseln des Orion zu lösen? Führst du zur rechten Zeit die Bilder des Tierkreises herauf? Leitest du den großen und den kleinen Bären? Kennst du die Ordnungen des Weltalls und bestimmst du seine Herrschaft über die Erde? Haben sich vor dir schon die Tore des Todes geöffnet? Hast du schon die Türen des Todesdunkels gesehen? Hast du je über die Weite der Erde geschaut? Sag doch, wenn du das alles weißt. Ich weiß, dass du alles vermagst. Nichts, was du dir vorgenommen hast, ist dir unerreichbar. Darum bekenne ich, im Unverstand sprach ich Dinge, die ich nicht begriff, zu wunderbar für mich. Nur gehört hatte ich von dir, Nun aber hat dich mein Auge gesehen. Darum widerrufe ich, was ich geredet habe, und tue Buße in Staub und Asche. Nachdem Gott alle diese Worte gesagt hatte, sprach er mit Eliphas von Teman. Mein Zorn ist entflammt gegen dich und deine beiden Freunde, denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie Hiob, mein Knecht. So nehmt euch nun 7 Farren und 7 Widder und geht zu meinem Knecht Hiob und bringt Brandopfer für euch dar. Mein Knecht Hiob aber möge für euch beten. Gott wendete das Schicksal Hiobs, nachdem er für seine Freunde gebetet hatte, und gab ihm das Doppelte von dem, was er einst besaß. Und es kamen zu ihm alle seine Brüder und alle seine Schwestern und alle Bekannten von einst und aßen Brot mit ihm in seinem Hause und sprachen ihm ihr Beileid aus und trösteten ihn über das Unglück, das Gott über ihn hatte kommen lassen. Auch wurden ihm 7 Söhne und 3 Töchter geboren. Danach lebte Hiob noch 140 Jahre und sah seine Kinder und Kindeskinder noch 4 Geschlechter. Dann aber starb Hiob, alt und satt an Tagen. Sie hörten Hiob, der Glaubende und die Schriftgelehrten in einer Übertragung und Bearbeitung von Werner Liefen. Es sprachen die Stimme Gottes Kaspar Brüninghaus, der Satan Hans-Ernst Jäger, Hiob Hans Mahnke, Hiobs Weib Johanna Koch-Bauer, Eliphas Ernst Hetting, Bildert Rudolf Terkatz, Sofar Hermann Schomberg. Ferner wirkten mit Gerhard Becker, Karl-Heinz Bender, Hans-Helmut Dickhoff und Heinz Schacht. Komposition Bernd Alois Zimmermann, Regie Ludwig Krämer. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1954.